und Elke Büchter. Wir sind wieder da nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen dann auch wieder mit einer offenen Telefontalkshow. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend und freue mich auf nächste Woche und freue mich auf euch. Bis dahin, ciao. Es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Zunächst kurz das Wetter in Deutschland. Nachts im Westen stark bewölkt und von Südbaden über die Pfalz bis zum Emsland örtlich Regen. Sonst wolkig, gebietsweise klar. Tiefstemperaturen 1 bis 8 Grad. Am Tage wechselnd wolkig mit etwas Sonnenschein und nur vereinzelt Schauer. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Die Meldungen. Jerusalem. Israel und die Palästinenser haben sich gestern am späten Abend überraschend auf einen neuen Anlauf für ein Ende der jüngsten Gewaltausbrüche verständigt. Bei einem Treffen im Grenzort Erez einigten sich der stellvertretende israelische Verteidigungsminister und ein palästinensischer Unterhändler darauf, die Vereinbarungen von Sharm el-Sheikh umzusetzen. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass sich die israelische Armee